Eine Ballade für den Hausgebrauch im Winter. François Villon sagt, das bin ich, welcher groß und gerade vor euch steht. Seht, in seinen Augen spiegeln sich alle Dinge umgedreht. Niemand weiß, woher er kam, mag auch niemand hier sein Bruder sein. Als er sich den Wind zur Wohnung nahm und ins Bett den kalten Stein, hat er seine Heimat satt gehabt, wollte lieber sein ein Waisenkind. So zerfetzt und abgeschabt, wie im Herbst die Bäume sind. Wenn ich eure Huld jetzt will, Bettelpack im Hospital, und auch manchen Abend still euren Wein bestahl, hier im Nebel sind wir alle gleich, Kavalier und Schinderknecht. Jeder raucht bekümmert bleich seinen Tobak und verträgt ihn schlecht. Hängt zu guter Letzt noch gar eine Larve sich in das Gesicht. Alles, was an ihm natürlich war, stäubt zu Asche in dem trüben Licht. Aber Franz, der sagt, auch der Nebel tut euch nix. Wenn der Wind den Schnee zusammenjagt, brauen wir uns einen Glühwein fix. Mit dem schönsten Suff im Bauch fängt die Welt erst richtig an. Und die Weiber sagen auch, lieber zwei als keinen Mann. Wichtig ist nur, dass man nicht früher sich verliebt, bis der Mond sein Kussgesicht durch das Fenster schiebt. In des Fleisches weißer Glut wohnt man wie gewiegt. Jeder Mensch ist gut, wenn ihn warm ein Fell umschmiegt. Alle sollt ihr so verspielt noch sein wie ein Katzenpaar. Auch Villon, der sagt nicht nein, hängt sich das Geziefer in sein Haar. Immer wenn der Schnee noch da auf den Feldern schwimmt, sing ich zur Harmonika. Und mein Mädchen meint, es stimmt, was ich dann und wann ihr geflüstert habe vor dem Schlaf. Und sogar als müder Mann noch ins Schwarze traf und bedenkt, dass keiner mehr viel Zeit zu verlieren hat. Manchem blieb vom Sommerkleid kaum das Feigenblatt. Tanzt, solang der Atem hält, um das goldene Kalb herum. Später, wenn's von selber in den Schoß euch fällt, seid ihr für die Liebe viel zu krumm. Sollt euch endlich an Villon die verschnupfte Nase fegen und mit seinem neuesten Song fleißig das Gebiss bewegen. Wenn man singt, sagt Orpheus schon, werden selbst die Steine weich und erlösen den verlorenen Sohn aus dem Tierbereich. Auch Villon hat oft mit Träbern nur seinen Bauch genährt. Doch er denkt an diese Tour kaum zurück noch, wenn der Tag sich jährt. Viele Höllen musste er noch erleben, ehe die Freiheit kam. Und sie lief nicht mehr so nebenher, als er sie in seine Arme nahm. Mit den Jahren freilich wird das Blut auch bei ihm so nass und kalt. Und dann hängt er einfach seinen Hut an den nächsten Ast im Wald. Eine Ballade, gedichtet für Mira Lüdoll. Am Abend standen alle Bäume grau und krank im Wald herum, weil in dem Wiesengrund der Tag ertrank. Du aber warfst die Kleider fort vom Leib und hast ein weißes Licht mir angezündet. Abendweib mit Wurzelhaar und Tiergesicht. Und immer werden meine Augen hell und weit, wenn in dem Wald der weiße Mond erscheint. Die Bäume wuchsen in den Mai hinein und wollten nicht mehr grau und einsam sein. Ich aber weiß nicht, wo du weilen magst. Ich weiß nur, wie du hautnackt heiß an meinem Munde lagst. Und über uns der Mond zog seinen Kreis die lange Nacht und hat mich grau und krank gemacht. Ich bin nach deinem roten Mund so krank, der sich an meinem Blut betrank. Das werde ich manche Nacht im Wald noch wissen. Du, warum kommst du nicht mehr zurück im weißen Kleid? Bald bin ich alt und wie die Bäume krank und leer und könnte sein wie einst im weißen Licht dein Nachtgemahl mit Wurzelhaar und Tee. ihr Gesicht. Die Ballade von der schönen Stadt Mora. Und als ich in die schöne Stadt reinfuhr, die da so lang und breit am Wasser liegt, da tat ich gleich bei meinem Bart den Schwur, dass mich kein Hund aus dieser Stadt rauskriegt. Ach, sagte ich zu ihm, ich bleibe ewig dein Geliebter hier. La la la la la la la la la la la la. Da lagen auch so viel Soldaten drin und gingen Arm in Arm mit mancher Frau. Ich aber sprang wohl zu dem Wasser hin und nahm mir eine Wolke weiß und blau. Ach, sagte ich zu ihm, du bist mein allerschönstes Schmeicheltier. La la la la la la la la la la la. Da kam auch eine kleine Fischerin in einem weißen Segelschiff heran und fragte, ob ich der Villon wohl sei. François und nicht ein irgendwelcher Mann? Da sagte ich zu ihr, nun nimm ihn schon den Schnabel und probier. Es schien der wunderblaue Sommerbaum noch lang herab auf unser Nest im Kraut. Doch schließlich wollte sie, dass dieser Traum nur ihr Gehör und keiner anderen Braut. Da sagte ich zu ihr, was ewig dauert, macht mir kein Pläsier. La la la la la la la la la la la la. Und als ich wieder aus der Stadt rausfuhr, nach mir da gingen die Soldaten auch und schossen auf der schönen Sommerflur sich lauter rote Löcher in den Bauch. Ach, sagte ich zu mir, wie wär es, wenn ich jetzt zurückmarschier? La la la la la la la la la la la la. Da stand die schöne Stadt schon lang nicht mehr. Am Wasser um die blaue Pflaumenzeit. Da lagen nur noch Steine kreuz und quer. Und eine Krähe schrie vom Baum ihr Winterleid. Ach, sagte ich zu ihr, wir bleiben ewig nur zwei Waisenkinder hier. Ja, la la la la la la la, ja la la la. Die Ballade von der ewigen Unzufriedenheit. Wenn euch ein schönes Weib den Kopf verdreht, lasst ihr den Spaß, wie schnell es das verweht, was vorne schmeicheln will und hinten kratzt. Man muss sie nehmen, wie sie eben sind, und wer sich wehrt, der ist erst recht verratzt. und bleibt sein ganzes Leben lang ein Kind. Wie in Jerusalem der Salomo. Der war mit 100 Frauen noch nicht froh. Der Orpheus war gewiss kein Hasenfuß, als er von seiner Freundin ohne Gruß in schwarzer Nacht zur Hölle niederfuhr. Jedoch Narziss, der schöne Spiegelheld, der hat sich selber wohl ein Bein gestellt, von wegen der betrunkenen Natur. Liebst du dein Fleisch im Leben ebenso wie der Narziss? Dann stirbst du auch nicht froh. Sardanapal, der trank nur Honigwein und wollte gar zu gern ein Weibsbild sein. Mit seinen Mägden hat er Nacht für Nacht den Flachs gedreht und wurde fett dabei. Auch David hat wer weiß wie viel Geschrei um eine Dame Bathseba gemacht, nur weil er einmal ihren Pipapo gesehen hat. Und wurde doch nicht froh. Zuletzt hat auch Villon schon mancherlei erfahren, was wohl mit der Liebe sei. Er war zum Beispiel in Margot verknallt. Die liebte ihn mit Lüge und Betrug und lockte ihn in einen Hinterhalt, wo man ihm alle Knochen blutig schlug. Da lag er wie ein Frosch im faulen Stroh und wurde nie mehr seiner Liebe froh. Es ist schon besser, wenn man unbeweibt wie eine Nuss den Fluss hinuntertreibt. Die Weiber haben alle einen Dreh. Und wer von euch darüber anders denkt und für ein Schäferspiel sein Geld verschenkt, der wird, wo es am tiefsten ist, im See ersäuft. Das Leben ist nun einmal so. Es macht uns nur von außen manchmal froh. Die Liebesballade für ein kleines Zigeunermädchen namens Leila. Als man mich verstieß ins Unbekannt, warst du, schwarzes Tier, mein Vaterland. Leg mir deine Wurzelhand aufs Haar, schenk mir deinen roten Muschelmund, dass ich herrenloser Straßenhund wieder weiß, was ich vor Jahren war. Dichter manchmal, manchmal auch Soldat, der in die Welt wie einen Wurm zertrat. Viele Tiere sind mit rotem Blut durch mein Ich geschwommen, bis die Flut überlief von mir. Wer kann dafür, dass er nicht in jeden Stiebel passt? Wenn ich jetzt den Menschen so verhasst und verekelt bin wie ein Geschwür, kleines schwarzes Luder, du komm her. Deine Liebe wiegt jahrtausendschwer. Waisenkinder sind wir beide jetzt, angespien und herumgehetzt. Aber unser Blut ist noch so rot, dass wir tanzen müssen, wenn es wild durch die Adern rinnt und nie gestillt uns im Traum noch quält, bis auf den Tod. Bei dem lauen Wind der Mitternacht habe ich dir im Kraut ein Bett gemacht. Sieh, jetzt kommt aus dem Holunderstrauch schon der Mond und will auf deinem Bauch auch einmal die Nacht zu Hause sein. Gib ihm ruhig alles hin, was du auf dem Leibe hast. Villon, sieh zu, wie du in dem blanken Silberschein in den weißen Anemonen da schöner aufblühst. Stern von Afrika, Stern, der mir noch manche Sommernacht leuchten möchte, mir zum Glücke macht. Über uns ist nur das Laub erbaut mit den weißen Lämmerwolken drin. Und das Gras, das reicht uns bis zum Kinn, bis auch unsere Leiber sich zu Kraut schon verwandelt haben. Hier im Wald, du und ich, schon ein Jahrtausend alt. Hier von aller Kümmernis entflohen, ist auch dieser Wald ein Gottessohn, der die Hände uns zusammenlegt und wie manchmal aus dem grauen Staub auferhoben wird das rote Laub, treiben wir, vom Morgenwind bewegt, durch die breiten Flüsse in das Meer, wo kein Grund mehr ist und keine Wiederkehr. Eine kleine Liebesballade, gedichtet für Jeanne Cul de Quai. Im Sommer war das Gras so tief, dass jeder Wind daran vorüberlief. Ich habe da dein Blut gespürt und wie es heiß zu mir herüberrann. Du hast nur mein Gesicht berührt, da starb er einfach hin, der harte Mann. Weil solche Liebe nicht mehr gibt, ich hab mich in dein rotes Haar verliebt. Im Feld den ganzen Sommer war der Mond so rot nicht wie dein rotes Haar. Jetzt wird es abgemäht, das Gras. Die bunten Blumen welken auch dahin. Und wenn der rote Mond so blass geworden ist, dann hat es keinen Sinn, dass es noch weiße Wolken gibt. Ich hab mich in dein rotes Haar verliebt. Du sagst, dass es bald Kinder gibt, wenn man sich in dein rotes Haar verliebt. So rot wie Mohn, so weiß wie Schnee. Im Herbst, mein Lieb, da kehren viele Kinder ein. Warum soll's auch bei uns nicht sein? Du bleibst im Winter auch mein rotes Reh. Und wenn es tausend schönere gibt, ich hab mich in dein rotes Haar verliebt. Eine kleine Ballade vom Prinzen Florestan. Wenn heute Nacht im Apfelbaum die Nachtigall ihr Silber spinnt, dann wirst du von dem langen Wintertraum genesen sein, mein Kind. Dann werden sie dir einen Helm von Golde setzen auf das Haupt. Den habe ich einem Schelm mitsamt der Frau geraubt. Wir haben uns nur leise angesehen, das kleine weiße Tier und ich. Und niemand sah uns in den Garten gehen. Sie dachten wohl noch nicht an dich. Ich aber habe manche Nacht von dir geträumt in meinem Aschenkrug und war nicht dort und war nicht hier, wenn der Minister nach mir frug. Ich sollte nämlich einen schönen Reim erfinden für den Tag, wenn du erscheinst. Ich aber kroch nicht auf den Leim, damit du nicht gleich Blut und Wasser weinst. Ich sing dir lieber dieses Winterstück und schick es deiner Mutter hin. Vielleicht denkt sie an unser Bett zurück und weiß, von wem ich Vater bin. Und zeigt ihr auch das Muttermal, das ich ihr in die Brust gebissen hab. Und wenn's der König sieht, ist's auch egal, zerbricht man über mir den Stab. Wenn dir nur bloß das rote Haar und auch das Lachen bleibt. Was sonst an mir noch gut und böse war, welkt wie die Hand, wenn sie das Grablied schreibt. Eine kleine Ballade von der Mäusefrau, die in Villons Zelle Junge bekam. Es schwamm der Mond in mein Gemach hinein, weil er da draußen so allein im Schneefeld bei den schwarzen Bäumen stand. Ich habe ihm ein Kissen hingerückt, damit er ruhen konnte. Und er tat's beglückt sich untern Kopf. Ich legte ihm die Hand schnell auf die Augen und da schlief er auch. Mich aber plagte schlechte Luft im Bauch. Sie plagte mich, bis eine Uhr schon 12 schlug. Da hatte ich verdammt genug und ließ sie ab. Die Luft. Davon ist zwar der gute Mond nicht aufgewacht, doch in dem Fenstereck die Mäusefrau. Sie hat im ersten Schreck geboren, was noch gar nicht fällig war. Die kleinen rosa Schnauzen piepsten da so nett, dass ich sie zu mir nahm ins warme Bett. Mein Gott, die Lüttendinger, noch ganz nackt und auch noch blind dabei. Mich hat das Elend so gepackt, dass mir was Nasses in die Augen kam. Dabei hat manches Weib von mir so unverhofft wie dieses Mausetier ein Kind gekriegt. Doch niemand nahm den Bastard auf. Die armen Würmer kuschten sich in meiner Hand, als wäre ich ihr Vater Mäuserich. Zuletzt war auch die Mäusefrau so zahm geworden, dass sie schwänzelnd zu mir kam. Die schwarzen Augen glänzten froh und groß in mein Gesicht hinein. Und plötzlich war ich auch so mäuseklein wie dieses Weib und nahm es auf den Schoß und habe wohl die ganze Nacht bei ihr geruht. Ich, François Villon, war Blut von ihrem Blut. Nachgedanken. Im milden Licht der Winternacht habe ich mich zu den Mäusen aufgemacht. Du aber fragst, warum denn nur? Hör zu. Es ist kein Tier so klein, das nicht von dir ein Bruder könnte sein. Ich weiß die Spur, nicht erst seit gestern Nacht. Mich hat schon manche Frau zum Tier gemacht. Die Räuberballade vom roten Kukkejahr. Mit seinem alten Hut schief im Gesicht und mit dem Messer in dem Gürtel drin und auch nicht immer ganz im Gleichgewicht. Das kam vom Rum und dem verfluchten Gin. Das war Pierre, der rote Coquillard, der führte die Soldaten an der Nase herum. Und weil er überall und nirgend war, da nahm ihm das Gericht die Sache krumm. Er konnte keine Hure weinen sehen, er nahm sie mit, wenn er zum Fischen ging. Nur in die Kirche ließ er sie allein gehen und drehte irgendwo ein neues Ding. Doch hat er nie die Armen ausgeraubt, weil er nur scharf auf Taler und Dukaten war. Und wer euch diese Geschichte nicht glaubt, dem sagt, so war Pierre der rote Coquillard. Und als er unser Räuberhauptmann war, mit dem Gesicht voll Narben kreuz und quer und auf dem Schädel kein einziges Haar, da wurden uns die Taschen nicht mehr leer, da waren wir die Herren in der Stadt und tanzten jede Nacht in der Matrosenbar. Und wenn's die Polizei erfahren hat, dann war er nicht mehr da, der rote Coquillard. Man sagte, dass es in der ganzen Welt nicht einen Schurken gäbe, der ihm gleicht. So mancher Wirt hat sich für unser Geld den faulen Bauch gehörig aufgeweicht. Das hat dem Henker längst nicht mehr gepasst. Er saß im Wald allein bei seiner Rabenschar. Da lud er selber sich bei ihm zu Gast. So, wir war Pierre, der rote Coquillard. Er hat das scharfe Richtbeil angesehen und auch das Rad. Da war der Wurm schon drin. Da wollten ihm die Augen übergehen. Das kam vom Rum und dem verfluchten Gin. Er ließ sich ruhig binden mit dem Strick, weil auch der Henker nur ein armes Luder war. Und als der ihm entzwei brach das Genick, ja, liebe Welt, da war es aus mit ihm, dem Kokillard. Arm war ich eh und je, von Kindesbeinen an, von kleiner Herkunft und aus niedrigem Geschlecht. Mein Vater war ein schlichter, arbeitsamer Mann und zog uns Kinder redlich auf, mehr schlecht als recht. Sein Lebtag musste er sich placken, schuften, fronen in hartem Tagwerk, durfte niemals müßig sein. Arm sind wir alle, meiner Ahnen Leichenstein, kein Zepter ziert ihn, weder Schild noch Fürstenkronen. Zur Zeit, da Alexander noch die Welt regiert, ward ihm ein Mann in schweren Ketten vorgeführt, an Hand und Daumen eng und roh gebunden wie ein Dieb. Man hatte ihn ergriffen und gefasst auf frischer Tat. Er war ein Kerl mit Namen Diomedes, ein Pirat, der weithin auf dem Meer sein Räuberhandwerk trieb. Den zerrte Roh, der Knecht der Rotte, vor des Königs Thron, damit er hier empfange seinen wohlverdienten Lohn. Der König blickt den Seepiraten an und spricht ergrimmt: Warum bist du ein Räuber, sprich, ein feiger Dieb? Darauf versetzt der andere finster, trotzig und bestimmt: Weshalb schiltst du mich einen Räuber? Herr, vergib die Gegenfrage. Ist's, weil diese schwache Barke, mein Schifflein dort, das Meer nicht recht geheuer macht? O König, hätt ich Waffen so wie du und starke Armeen, ich würde Sieger bleiben in der Schlacht. Gleich dir würde ich als König hochgeehrt. Doch führte mich mein Schicksal halt auf anderen Wegen. Es hat mir stets nur Unglück, Pech und harte Not beschert. Was willst du, Herr? Kein Mensch vermag etwas dagegen. So halt mir das so gut, o Herr, lass Gnade walten. Üb Nachsicht mit mir, sei barmherzig. Deine Huld versage nicht dem Missetäter, deinem schlechten Knecht. Und wisse nur, mein Unstern trägt allein die Schuld. Wo bittere Armut herrscht, gilt nicht Gesetz noch Recht. Denn Not kennt kein Gebot. So lehrten schon die Alten. Als Alexander alles, was der Räuber vorgebracht, sich reiflich überlegt und hin und her bedacht, sprach er: Ich will dein widrig Los zum Guten wenden. So tat er auch. Seither verübte nirgendwann der Räuber Missetaten, sondern ward ein Ehrenmann. Valerius gab uns die schöne Mär bekannt. Der Große wurde er im alten Rom genannt. Ja, hätte Gott, der Herr des Himmels, voll Erbarmen mir einen König zugeführt, in dessen Armen ich Frieden hätte finden dürfen, Trost und Glück. Und wäre ich sodann in Sünd und Not zurückgefallen, hätte ich zum Galgen Rädern samt dem Feuertod mit eigenem Munde mich verdammt. Not lehrt die Menschen lügen, stehlen, morden, und Hunger treibt die Wölfe aus dem Wald in Horden. Auf weichen Daunenkissen räkelt sich ein feister Pfaff, beim Wärmebecken wohlig hingelümmelt, faul und schlaff. An seiner Seite schmiegt sich zärtlich Dame Sidonie, geputzt und schimmernd weiß und glatt, ein Bein auf seinem Knie. Sie trinken Würzwein, der sie hitzt und jückelt, Tag und Nacht. Sie herzen sich und schmusen, und da wird geküsst, gelacht. Zu größerer Lust sind alle beide Mutterfasernackt. Das alles hab ich durch den Spalt erspäht. Was heißt hier Takt? Da ward mir klar, wie unser einer wird ums Glück geprellt. Nur wer im Wohlstand lebt, hat's gut auf dieser Welt. Die Ballade von den drei Coquillards. An einem grauen Regentag hat uns der Hauswirt ausquartiert. Und weil die Stadt am Wasser lag, sind wir nach Norden abmarschiert. Da stand ein Dorf im nassen Gras, und als die Sonne wieder schien und jedes Tier sein Haus besaß, da mussten wir noch weiterziehen. Sie sagten, dass man uns auf 1000 Schritt schon riechen kann. Es gäb hier nicht zu erben. Und was man uns vom Brot abschnitt, das war zu viel für ihrer drei zum Sterben. Kennt ihr den Hohlweg von Laon? Drei Straßen durch den Tannenwald. Da hat uns plötzlich ein Cochon die Kugel um den Kopf geknallt. Wir wollten ihm den Wagen nur herausziehen aus dem dicken Dreck und alles, was damit ihm fuhr, war furchtbar aufgeregt vor Schreck. Sie sagten, dass man uns auf 1000 Schritt schon riechen kann. Es gäb hier nichts zu erben. Und was man uns vom Brot abschnitt, la la la la la la la la, zum Sterben. Der Bauer stiehlt dem Herrn das Brot, dem Bauer stiehlt es der Baron. Und einer schlägt den andern tot für nichts als seinen Gotteslohn. Was übrig bleibt, stinkt in der Welt herum und hat ein dickes Fell. Wir hätten's gern zu Geld gemacht, das Fell vom Meister und Gesell. Die sagten, dass man uns auf 1000 Schritt schon riechen kann. Es gäb hier nichts zu erben. La la la la la la la la la la. Das war zu viel für ihre drei. La la la la la la la la la la la la. Der Wein ist teuer und so dritt. Ein Bett im Wirtshaus ist es auch. Im Beutel ging die Laus nur mit. Das Geld lag längst verfault im Bauch. Da kamen drei Soldaten her mit einem blanken Stern am Hut. Die sagten, ei, für das Gewehr, da seid ihr alle drei noch gut. Wir aber rochen schon auf 1000 Schritt den Höllenpfuhl. Da gab es nichts zu erben, denn wo im Feld die rote Sichel schnitt, da waren Männer nie genug zum Sterben. La la la la la la la la la la la la. Als man den Galgen mir hat zudiktiert, da habe ich an den Reichstag appelliert. Denn jedes Tier, das hier auf Erden kraucht, hält seinen Kopf nicht zum Vergnügen still, wenn ihm ein Bösewicht ans Leder will. Da wirst du ganz gehörig angefaucht. Und ich? Ich soll in diesem kalten, verfluchten Hundeloch den Schnabel halten? Wäre ich ein feiner Herr in Gold und Samt, dann hätte mich kein Gericht zu der Tortur verdammt. Ich habe oft für einen guten Witz mich in den Dreck aufs Hinterteil gesetzt. Doch wenn der Henker jetzt mein Fleisch zerfetzt, mit Schrauben und mit Nadeln lang und spitz, an Ketten, die mich in der Schwebe halten, da soll ich Mäuschen still den Schnabel halten? Und hätte ich im Kopf nur Häcksel drin und wäre ich dümmer noch, als ich schon bin, den Schädel soll man mir in Stücke hauen, wenn ich nicht mit dem letzten Atemzug noch protestiere, dass man mich grundlos schlug. Und wenn der Henker winkt und wie ein Zaun Soldaten ihre Eisenlanzen halten, soll ich da wie ein Stein den Schnabel halten? Mein sehr verehrter Landesherr, zuvor ergebenen Gruß. Ich bin zwar kein berühmter Mohr, kein Kardinal und kein Minister oder so. Ich heiße kurz Villon. Mein Weib geht auf den Strich. Und ich schreibe manchmal ein Gedicht. Das heißt für mich privat im Nur. Ansonsten bin ich froh, wenn mir kein Pastor, dem's nach meiner Seele juckt, auf die polierten Stiebel spuckt. Nun ist nach einer netten kleinen Sauferei am Hafen unten jemand, dem ich ein Geweih auf die gesalbten Locken setzte, obendrein noch frech geworden mit Pistol und Schwert. Da habe ich mich eben notgewehrt und starre es einfach ab, das Schwein. Nun soll ich hier in diesem Affenstall den Lohn empfangen für den Sündenfall. Mir ist es wirklich scheißegal, wo ich verrecken tue. Nur das ist widerlich, dass man kein Geld im Beutel hat. Ich hänge sozusagen in der Luft und werde hin und her gepufft wie ein verschrobenes Brombeerblatt. Kurzum, mein Herr, es liegt in deiner Macht, wenn der Villon mal wieder freundlich lacht. Ich habe wohl noch nie ein Menschenkind um Gelder angepumpt. Die meisten sind mir viel zu ordinär dazu. Doch du wirst diese Ehre schon zu schätzen wissen. Dachte so an 50 Pfund in Gold. Ich zahle natürlich, wenn mich Gott gesund aus diesem Loch entlässt und der Gendarm mich um den Lohn nicht etwa noch betrügt, das Doppelte zurück. Als Pfand vermache ich dir den Galgenstrick. Notwendige Nachschrift. Was tut so ein armes Luder nicht, wenn ihm der Arsch mit Grundeis geht? Da schmeckt ihm selbst der Prim nicht mehr, sofern er den noch hat. Nun weißt du, lieber Bas, was den Villon bedrückt. Er hat ja oft sein schönstes Lied umsonst verehrt. Und wenn er jetzt so niederkniet um die paar Pfund, denkst du, es macht ihm Spaß, du Hund? Sagt mir, wo in welchem Land Flora weilt, die schöne Römerin, Thais auch, die lüsterreiche Buhlerin, Archipiada, die ihr nahe stand, Echo, die in Berg und Wald unser Rufen widerhallt. Ihre Schönheit ohnegleichen war so hold, berückend klar. Doch wo ist der Schnee vom vergangenen Jahr? Und wo ist die zauberschöne Heloise, die einst alle Welt die kluge Jungfrau nannte, zu der Abelard in Liebesglut entbrannte, bis ihr Oheim Fulbert ihn entmannte und er dann im Kloster Saint-Denis Mönch und Prior ward sogar. Liebe hat ihm solches Leid gebracht. Ach, wo ist die Königin, die mannstoll war und Herrn Buridan mit ihrer Huld bedacht ihm erst ihre süße Minne schenkte und ihn dann in einen Sack genäht, bei Nacht heimlich in der Seine feig ertränkte? Doch wo ist der Schnee vom vergangenen Jahr? Blanka, mit der silbersüßen Stimme, Lilienweiße, lieblich anzuschauen. Bertha, mit den großen Füßen, Alice, Beatrice, das edle Frauenpaar. Erambur, die Mähnlandsherrin war, und Johanna aus Lothringens Gaun, die zu Rouen starb den Tod im Lohenfeuer. Hexe, einst verbrannt, heilige uns allen teuer. Wo sind sie, Gottesmutter, Gnadenreiche, immer da? Doch wo ist der Schnee vom vergangenen Jahr? Fürst, frag nicht, wo sie geblieben, weder jetzt noch übers Jahr. Hört den Kehrreim, den ich hingeschrieben. Wo ist der Schnee vom vergangenen Jahr? Wer sonst? Wo weilt, der Rom in seine Obhut nahm, des Namens letzter Träger, Papst Calixt der Dritte? 4 Jahre saß er auf St. Peters Thron. Alphonse, der herrscht in Aragon, der gnädige Herr Herzog von Bourbon und Artus im Bretonenland in seiner edlen Tafelrunde Mitte und Karl der Gute zubenannt. Doch wo ist Karl der Große, lobesam? Sogar der Papst in seinen reich gestickten Gewändern, Alben, Stolen und Amikten, zu Rom von lauter frommen Gläubigen umhegt. Auch ihn, den heiligen Geweihten, schlägt der Böse ins Genick und würgt ihn an der Kehle und ringt in Wut entbrannt um seine Seele. Es stirbt der hohe Herr und der geringe Knecht. Aus diesem Leben werden alle weggerafft. Da hilft nicht Reichtum, Ruhm noch Heldenkraft. Ein jeder muss von hinnen, Karpfen oder Hecht. Vergehen muss das ganze menschliche Geschlecht, wie Spreu vom Winde weggefegt. Auch Fürsten sind zum Sterben auserkoren, wie jeder Mensch enieden, der vom Weib geboren, ob sie darüber zürnen oder klagen, Schmerz bewegt. Sie sind wie Spreu vom Winde weggefegt. Ballade von den Vogelfreien. Vor vollen Schüsseln muss ich Hunger sterben. Am heißen Ofen friere ich mich zu Tod. Wohin ich greife, falle nichts als Scherben. Bis zu den Zähnen geht mir schon der Kot. Und wenn ich lache, habe ich geweint. Und wenn ich weine, bin ich froh, dass mir zuweilen auch die Sonne scheint, als könnte ich im Leben ebenso zerknirscht wie in der Kirche niederknien. Ich, überall verehrt und angespähen, nichts scheint mir sicherer als das nie Gewisse, nichts sonnenklarer als die schwarze Nacht. Nur das ist mein, was ich betrübt vermisse. Und was ich liebte, hab ich umgebracht. Selbst wenn ich denke, dass ich gestern war, bin ich erst heute zugereist. Auf meinem Schädel ist das letzte Haar zu einem blanken Mond vereist. Ich hab kein Feigenblatt, es anzuziehen. Ich, überall verehrt und angespähen. Ich habe dennoch so viel Mut zu hoffen, dass mir sehr bald die ganze Welt zuhört. Und stehen mir wirklich alle Türen offen, schlage ich sie wieder zu, weil es mich stört, dass ich aus goldenen Schüsseln fressen soll. Toll sind die Würmer nach meinem Bauch. Ich bin mit Unglück bis zum Halse voll und bleib auch unter dem Holunderstrauch. Auf den noch nie ein Stern herniederschien. François Villon, verehrt und angespähen. Eine Ballade, mit der Meister Villon seine lieben Mitmenschen um Verzeihung bittet. Die dicken Fresser in Kamelharkutten, die frommen Nonnen und die Kardinäle mit ihren parfümierten Luxusnutten, Minister, Mamelucken und die Generäle mit Blech verklebt vom Nabel bis zum Ohr, eventuell auch noch der königliche Mohr in Notre Dame, das große Schwein. Sie mögen mir das Lästermaul verzeihen. Die Mädchen auch, die ihre weißen Äpfel springen lassen, damit die Männer nach dem Ding noch schärfer werden. Die Gaunerhände, die in fremde Taschen fassen. Piraten, Feuerfresser und Zigeunerherden. Proleten, die verbraucht am Zaun krepieren. Auch der Kretin, der krumm auf allen Vieren sich vollsäuft mit Champagnerwein. Sie alle mögen mir mein elendes Geschick verzeihen. Nur der verfluchte Bürgermeister nicht. Dem speie ich lieber dreimal ins Gesicht. Der hat mich um den letzten Bissen Brot betrogen und das bisschen Suff genommen. Der soll mir bloß nicht in die Quere kommen. Den Lausebengel schlag ich mausetot. In diesem Zustand aber schaffe ich's nicht allein. Und deshalb möge mir die Schlappheit auch verzeihen. Nicht riechen kann ich auch die Herren vom Gericht. Da hocken sie mit Fäusten wie ein Schwergewicht auf ihrem Paragraphenthron und brennen jedem, der nicht blecht, ein Schandmal auf die Stirn. Sie werden ihren Lohn bald kriegen für das gottverfluchte Recht. Dass ich bei dieser Jagd nicht darf der Hauptmann sein, das werden Sie mir wohl verzeihen. Zum Schluss noch dieses Anhängsel, Gratis und Franco. Man schlagt dem ganzen Lumpenpack das Maul mit einem Hammer kurz und klein. Was übrig bleibt, das wäscht der Regen mir vom Frack. Ich bin Villon. Das braucht mir keiner hier verzeihen. Notwendige Anweisung, welches Gebet ihr an meinem Grabe zu sprechen habt. Geht bitte nicht vorüber hier an diesem Ort und legt bei euren Heiligen ein gutes Wort für meine müde Seele ein. Ich will euch lieber vorkauen, was ihr beten müsst, nachdem ihr euch bekreuzigt habt und Gott die Hand geküsst. Nur müsst ihr euch vom Schein der Kerzen nicht verwirren lassen und einer Frau womöglich in den Rockschlitz fassen. O Herr, gib diesem armen Luder hier den Frieden, den er bei dem wilden Tier, gemeinhin Mensch genannt, nicht fand. Er war der Erde ärmster Knecht. Es ging ihm schlechter noch als schlecht. Man hat ihn angespien und Schande in sein Fleisch gebrannt. Er hatte nur den Wind zeitlebens im Gesicht. O Herr, nun schenk ihm Licht von deinem Licht. Was sonst von ihm noch übrig bleibt, bringt höchstens eine neue Tulpenart in Schwung. Wer dennoch Verse von Villon abschreibt, begriff nur den Geruch vom Dung. Vierzeiler, den Villon unter sein Todesurteil schrieb. Ich bin Franzose, was mir gar nicht passt. Geboren zu Paris, das jetzt tief unten liegt. Ich hänge nämlich meterlang von einem Ulmenast herab und spür am Hals, wie schwer mein Hintern wiegt. Je suis François, dansez mes poises, né de Paris en pré-pontoise, qui d'une corde, d'une toise, sort à mon col que mon cul le poise, sort à mon col que mon cul le poise.